Ja, hallo, und Klingding fängt gleich an, hat schon angefangen, ich bin am Mikrofon und kündige jetzt mal das Programm an, erstmal von Klingding, der heutigen Sendung von 22 bis 0 Uhr, Klingding wie immer mit aktueller Musik, nicht nur aus Hamburg, aber diesmal aus Hamburg, denn in den letzten 14 Tagen hat das Blurred Edges Festival stattgefunden in Hamburg. Blurred Edges, das Festival für aktuelle Musik. Aktuell sind auch noch Konzerte. Ja, gut, beginnen tun sie, glaube ich, schon vor der Zeit, aber es gibt auch noch Konzerte, die man jetzt noch aufsuchen könnte. Es sollte keine Aufforderung sein, die Sendung zu verpassen, aber live ist doch immer irgendwie noch interessanter. Das wird sich auch bei den Aufnahmen manchmal vielleicht rausstellen, manchmal auch nicht. Aktuell könnte man noch in die Hörbar gehen, in die Brigittenstraße 5. Da ist Patrick Catani und Schnitt zu hören. Patrick Catani bearbeitet früher Tonuntermalung mit der C64 Spiele und hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt in die rauen elektronischen Sphären, Soundtracks, 8-Bit, Bass und Rap mit Anklängen an abstrakten Hardcore, Techno und Acid. Der andere Act heute Abend in der Hörbar ist Schnitt. Die präsentieren ihre Audio-Video-Performance Synchropath, eine Kompositionsmethode, bei der Audio- und Videodateien synchron ablaufen. 678 Audiodateien und 234 Videodateien werden verarbeitet, zusammengefügt und synchronisiert. Das also noch heute Abend ab 22 Uhr, gleich ungefähr wie die Sendung beginnt. Gerade läuft noch wahrscheinlich das Konzert im Komet, Erichstraße 11, Uri Geller. Ich glaube, muss ich nicht groß ankündigen, Uri Geller, das Quartett, das eine Single aufs Knistern herausgebracht hat und eine Split-Single mit dem Tumororchester. Und der zweite Akt ist Java Delle und Geek Saldanha, den ich vor 2 Monaten im Studio hatte, der das Knistern-Label betreibt. Und da hatten wir auch was vorgestellt von dem Duo Java Delle und Geek Saldanha. Das ist intensive nach Improvisation mit Feedbacks und Bass. Den spielt Guy Saldanha. Danach gibt es dann eine Party mit DJ Difficult Music, sicher bekannt auch von hier, von FSK 93,0. Ich glaube, am Montag ist immer die Sendung Difficult Music und DJ Amy Whitehouse. Das ist dann nach der Sendung. Aber ich kann auch empfehlen, die Sendung Klingding heute zu hören. Ich muss leider sagen, dass einige Sachen oder 2 Sachen anders sind, als ich es angekündigt habe. Aufnahmen will ich heute vorstellen in den ersten eineinhalb Stunden von jetzt bis 11:30. Und zwar Aufnahmen von den Frequenzgängen 30 am 10.05. Frequenzgänge ist eine Reihe, die Gunnar Letto organisiert. Und bei Frequenzgänge 30, also heute vor einer Woche, spielte allerdings er nicht mit, sondern Sabine Vogel, Flöte, Ute Wassermann, Stimme, Hannah Marshall, Cello und Birgit Unhör, Trompete und Radio, genaueres später. Und anfangen möchte ich mit einer Aufnahme, die am Sonntag vor einer Woche entstanden ist, auch im Centro Soziale, wie die anderen Frequenzgänge, ein Konzert mit Antes. Antes ist ein Musiker aus Frankreich, spielt Percussion. Dominic Lash, Kontrabass aus England, Karl Ludwig Hübsch aus Köln, Tuba, und Gunnar Letto hat dabei wieder mit den anderen Musikern im zweiten Track, den ich gleich spielen werde, gespielt, und zwar präparierten E-Bass und Electronic. Die erste Aufnahme ist also von Frequenzgängen 29, die zweite dann mehrere Aufnahmen von Frequenzgänge 30 und danach dann eine Aufnahme von High Definition. Das ist das erste Konzert im Rahmen von Blurred Edges, das von der Stark Bewölkt Gruppe organisiert wurde. Da hatten wir eingeladen Dimitra Lassaridou, Hatsi Koga, Zitter und Sebastian Lexer, Piano Plus, wobei das Plus elektronische und digitale Erweiterung bedeutet, und Seymour Wright Altsaxophon. Das dann circa in einer Stunde. Leider nicht senden kann ich heute Abend die Aufnahmen vom H7 Club, wobei die gerade eben genannten spielen würden, und das stark bewölkt Quartett. Die Bearbeitung der Aufnahmen muss verschoben werden, und ich hoffe, dass ich es in einer der folgenden Klingding-Sendungen dann einspielen kann. Ab 23.30 Uhr gibt es dann ein Feature über Antje Vohwinkel, eine Musikerin, die in Berlin lebt und in ihren Kompositionen Sprachimprovisation und Sprechmelodien bearbeitet, wie sie in Dialekten vorkommen. Das ist also der Überblick, und beginnen wir vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher mit einer Aufnahme von Frequenzgänge 29, und zwar dem Solo von Antes. Und da komme ich zurück auf das, was ich eingangs schon gemeint habe. Es ist vielleicht gar nicht so erkennbar bei der Aufnahme, was die Besucherinnen des Konzerts sehen konnten, wie die Klänge zustande kommen. Logischerweise, Antes spielt in der ersten Aufnahme eine große Standtrom, die hat so ein Durchmesser, ja, von circa einem Meter, steht so, hat so eine Höhe, so ungefähr Ellbogenhöhe oder ein bisschen niedriger, und er nimmt dann am Anfang ein, dann zwei Becken, verhakt die mit so einem kleinen Stab und streicht, während er um diese große Standturm kreist, streicht über das Fell der Standturm und erzeugt so verschiedene Obertonspektren dieser Becken. Das hören wir jetzt also zum Anfang. Ich werde immer die Aufnahmedracks von 2013, jetzt von Blurred Edges, nicht ausspielen können, weil sonst müsste ich die Sendung überziehen. Okay, hören wir mal rein. Thank you. Nun also doch in ganzer Länge das Solo von Antes bei Frequenzgänge 29 stattgefunden hat, Frequenzgänge 29 am 5. Mai, also Sonntag vor einer Woche im Centro Sociale. Zu hören war gerade Antes spielend auf seiner Standtom und mit einer ständigen Bewegung gehend um die Standtom das Fell der Standtom anregend mit Becken und verschiedenen anderen von ihm selbst entwickelten Perkussionsgeräten, um die verschiedenen Klänge, die wir gerade hörten, darauf zu erzeugen. Gleich geht es weiter mit dem ganzen Quartett, das an dem Abend spielte. Aber ich möchte noch mal kurz vorher ankündigen, was morgen am letzten Tag von Blurred Edges alles zu hören und zu sehen ist. Es beginnt schon früh um 15 Uhr im alten Elbtunnel. Allen bekannt in St. Pauli, also man muss da runter mit dem Fahrstuhl und dann im alten Elbtunnel spielt das Commerzbow-Quartett. In der Ankündigung beschränken sie sich drauf, eine Situationsbeschreibung darzustellen, wie es Straßenmusikanten geht. Aktuell ist ja vielleicht einigen bekannt, wie das in Altona in der Fußgängerzone vor Mercado vor einiger Zeit, ein, zwei Jahren, zu Diskussionen gab, die dann dazu geführt haben, dass die Musiker sich jetzt da anmelden müssen und eine polizeiliche oder behördliche Lizenz vorweisen müssen und auch nur bestimmte Dauern spielen können, was vorher ihnen freigestellt war. Das also morgen, das Commerzbow-Quartett, über die Musik kann ich jetzt leider nicht viel sagen, im alten Elbtunnel um 15 Uhr. Es geht dann gleich weiter um 19 Uhr mit einem Trio in der Hochschule für Musik und Theater, ganz anderer Ort, im Harvesterhuder Weg 12, beginnt um 19 Uhr morgen, Samstag, den 18. Mai, ein Trio bestehend aus Robert Klammer, Zither, Elektronik und Objects, Gunnar Letto, präparierter Elektrobass, Elektronik und Objects und Matthias Müller als Gastmusiker. Ich glaube, er kommt aus Berlin. Er spielt Posaune. Matthias Müller, vielleicht einigen bekannt, durch sein Zusammenspiel mit Johannes Bauer, Olaf Rupp, John Edwards oder Axel Dörner. Er ist auch Mitglied im Splitterorchester, dem Ensemble der Berliner Echtzeitmusikszene. Zu Gunnar Letto muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Robert Klammer ist auch einigen bekannt. Er hat ganz am Anfang vor circa 12 Jahren, glaube ich, auch mit die Sendung Klingding moderiert und spielt in dem Trio eben Zither und verschiedene elektronische und Objekte. Dann geht es weiter zur selben Zeit, es besteht also ein Entscheidungsbedarf, findet in der Gaustraße 190, konkret im Thalia, in den Räumen des Thalia-Theaters in der Gaustraße 190, ein konzertantes Hörstück nach Heinrich von Kleist statt, Penthesilea. Die Musik ist von Michael Meyerhof. Penthesilea ist ein geschrieben wie ein langes Gedicht in Verbindung von Sprache und Musik, wird durch die experimentellen Klangwelten des Hamburger Musikers Michael Meyerhof eine zusätzliche Ebene, ein oszillierender Raum aufgemacht. Sprechen werden Philipp Hochmeier, Eckhard Rode, Patricia Ziolkowska und die Regie führt Christine Radka. Jetzt hört man offenbar den, ich weiß auch nicht, irgendein Feuerwerk, sind es das Kirschblütenfest, kann gut sein. Gut, wir gehen weiter in dem Programm des morgigen Tags von Blurred Edges, dem letzten Tag von Blurred Edges dieses Jahr. Um 20 Uhr beginnt ein Konzert in der Christianskirche im Klopstockplatz 2, zweimal hören, Konzert mit Marton Illes, ein Werkstattkonzert. Es geht hier darum, das Publikum zu fangen. Gefangen soll das Publikum werden von dem Trio Catch, das seine Hauptaufgabe darin sieht, mit einem Blick auf praktisch das jüngere Publikum einzufangen. Das Trio Catch sind Yen Ting Liu Cello, Muglaka Peshe, Klarinette und Sun Jung Nam Klavier. Die folgenden 1, 2, 3 Konzerte, die kündige ich in der nächsten Pause an. Jetzt geht es weiter mit einer Aufnahme des Frequenzgänge 29 Quartetts. Das ist neben Antes, den wir gerade gehört haben, Dominic Lash, Kontrabass aus England, Karl Ludwig Hübsch Tuba aus Köln und Gunnar Lettow, präparierte E-Bass. Das Quartett, das sie spielten, dauert ungefähr 10 Minuten und fängt sehr leise an. Es wird aber dann ein bisschen intensiver oder beziehungsweise lauter. Das war also die Aufnahme des Quartetts vom 5. Mai 2013, Frequenzgänge 29, mit Antes Percussion, Dominik Lesch, Kontrabass, Karl-Ludwig Hübsch, Tuba und Stimme gerade zu hören und Gunnar Lettow präparierten E-Bass und Electronic. Die nächste Aufnahme ist auch von Frequenzgängen, aber von dem zweiten Konzert, das Frequenzgänge im Rahmen von Blurred Edges veranstaltet hat. Der Ort ist derselbe, Centro Sociale. Gespielt haben am 10. Mai vier Protagonistinnen der europäischen Improvisationsszene. Einmal Sabine Vogel, Flöte und Electronics. Ute Wassermann, Stimme. Birgit Ulher, Trompete mit Radio und Speaker. Und Hannah Marshall, Cellistin, die ja ohne Präparation anscheinend spielt, ist zumindest nicht angegeben. Und sie haben ein längeres Quartett gespielt, das kann ich jetzt nun wirklich nicht ausspielen, das ist 30 Minuten lang, aber es ist ganz interessant, wie die Verläufe sind und wie sich einiges ändert im Verlauf der, ich sag mal, 15 Minuten, die ich jetzt anspielen werde. Thank you. Ja, die Aufnahme würde weitergehen, noch ca. 14 Minuten. Ich habe jetzt rausgeblendet, um eben noch was anderes vorzustellen. Ein Duo, das auch stattgefunden hat bei dem Frequenzgängen 30 am 10.05. und zwar von Ute Wassermann und Birgit Ulhör. Davon jetzt ja, ca. 5-6 Minuten. Viel Vergnügen.